Vor der Tür im Sonnenscheine, wo das Kätzchen sonst liegt, steht die Gretel ganz alleine, und die Gretel ist vergnügt. Hör die Frühglocken klingen, wie so lustig das geht. Wenn die Schulmädchen singen, wenn's mein Hüftel wird. Vor der Tür ganz in Sinnen steht die Gretel und lacht, was der Hans jetzt da drinnen im Zimmer voll macht. Und die Tripp, Trapp, die paar Stufen, und sie holt sich den Hut. Ihren Hans will sie rufen, denn dem Hans ist sie gut. Und es dauert kaum ein Weilchen, da springt sie zurück, vor dem Knopfloch lauter Veilchen, in den Augen lauter Glück. Drückt die Klinke verstohlen, steckt das Köpfchen durch den Spalt. Lieber Hans, ich will dich holen, kommst du mit in den Wald? Weit fort auf den Gassen, dummer Junge, sag ja, und der Hans kann's nicht lassen, und der Hans ruft hurra.